Erster hier ist mein Diener, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem ich Freude habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er den Völkern Gerechtigkeit bringt. Zweiter, er wird nicht schreien oder laut rufen und seine Stimme nicht auf den Straßen hören lassen. Dritter, ein zerbrochenes Schilfrohr wird er nicht ganz zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird die Gerechtigkeit nach der Wahrheit verkünden. Vierter, er wird nicht müde werden und nicht aufgeben, bis er die Gerechtigkeit auf der Erde fest etabliert hat. Die fernen Länder warten schon auf seine Lehre. Fünfter, so spricht Gott, der Herr, der den Himmel geschaffen und ausgebreitet hat, der die Erde mit ihren Pflanzen ausgebreitet hat und der den Menschen auf ihr Atem und Leben gibt. Sechster, ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit berufen. Ich werde dich an der Hand halten und dich beschützen, damit du ein Bund für das Volk und ein Licht für die anderen Völker wirst. Siebter, du sollst blinde Augen öffnen, Gefangene aus dem Gefängnis befreien und die, die im Dunkeln sitzen, aus dem Kerker holen. Achter, ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Ehre keinem anderen geben und meinen Ruhm nicht den Götzen überlassen. Neunter, was ich früher gesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an und sage es euch, bevor es geschieht. Zehnter, singt dem Herrn ein neues Lied und verkündet seinen Ruhm bis ans Ende der Erde. Das Meer und alles, was darin ist, soll jubeln, auch die Inseln und ihre Bewohner. Elfter, die Wüste und ihre Städte sollen laut rufen, auch die Dörfer, in denen Kedar wohnt. Die Bewohner der Felsen sollen jubeln und von den Berggipfeln herabjauchzen. Zwölfter, sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm in den fernen Ländern verkünden. Dreizehnter, der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Krieger weckt er seinen Kampfgeist. Er erhebt den Schlachtruf und schreit laut, denn gegen seine Feinde zeigt er sich als starker Kämpfer. Vierzehnter, ich habe lange geschwiegen, war still und habe mich zurückgehalten. Aber jetzt werde ich stöhnen wie eine Frau, die ein Kind bekommt, ich werde schnaufen und keuchen. Fünfzehnter, ich werde Berge und Hügel verwüsten und alles grün verdorren lassen. Auch werde ich Flüsse zu Inseln machen und Teiche austrocknen. Sechzehnter, ich werde Blinde auf Wegen führen, die sie vorher nicht kannten, und sie auf Pfaden gehen lassen, die ihnen unbekannt waren. Ich werde die Dunkelheit vor ihnen in Licht verwandeln und unebene Wege ebnen. Das ist mein Versprechen, ich werde es halten und sie nicht im Stich lassen. Siebzehnter, diejenigen, die auf Götzen vertrauten und zu ihren Götzenbildern sagten, ihr seid unsere Götter, werden sich zurückziehen und sich schämen müssen. Achtzehnter, ihr Tauben, hört zu. Und ihr Blinden, öffnet eure Augen, damit ihr seht. Neunzehnter, wer ist blind, wenn nicht mein Diener? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie mein Vertrauter und so blind wie der Diener des Herrn? Zwanzigster, du hast vieles gesehen, aber nicht darauf geachtet. Du hattest offene Ohren, aber nicht gehört. 21. Dem Herrn gefiel es, seine Lehre groß und ehrenvoll zu machen, weil er gerecht ist. 22. Doch dieses Volk ist jetzt beraubt und geplündert. Sie sind alle in Löchern gefangen und in Gefängnissen versteckt. Sie wurden zur Beute, und niemand kann sie retten oder sagt, gib sie zurück. 23. Wer von euch will darauf hören, es beachten und es in Zukunft berücksichtigen? 24. Wer hat Jakob der Plünderung überlassen und Israel den Räubern? War es nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben, weil wir nicht auf seinen Wegen gehen und nicht auf seine Lehre hören wollten? 25. Deshalb goss er seinen glühenden Zorn über sie aus und die Wut des Krieges, so dass sie ringsum von Feuer umgeben waren, ohne es zu merken, und sie verbrannte, ohne dass sie es verstanden.